Kundgabe 890. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.04.1939. Schau ins Jenseits. Glaube, Reife, freier Wille. Ein weiser Beschluss des himmlischen Vaters versagt den Erdenkindern das bewusste Schauen in das Jenseits. Denn es würde das restlose Wissen darum die Menschen in der Freiheit des Willens beeinträchtigen, da ihr Streben nunmehr in einem Zwangszustand begründet wäre und so nach ein vollkommenes freies Geistwesen sich nicht entwickeln könnte. Was aber unbedingt erforderlich ist, soll es im Jenseits die Aufgabe erfüllen können, die seine Bestimmung ist von Ewigkeit. Es ist daher auch nicht zulässig, dass den Menschen, solange sie auf Erden weilen, in Blindheit des Geistes und unreifem Seelenzustand ein klares Bild darüber gegeben werde, in welcher Arbeit das Wirken der Geistwesen im Jenseits besteht. Denn dieses würde ebenso wenig geeignet sein, den Menschen zur Arbeit an seiner Seele anzuregen. Daher werden auch die Kundgaben so gegeben, dass sie den Menschen nicht zur Annahme verpflichten, sondern es völlig im Willen des Einzelnen liegt, sie hinzunehmen als Wahrheit oder abzulehnen. Alle diesbezüglichen Bemühungen der Geistwesen erstrecken sich nur auf ein schon in gewissem Reifezustand befindliches Erdenwesen, auf das dieses seinem Innenleben mehr Beachtung schenke und ihm sein Streben nach oben entsprechend erleichtert werde. Es ist dann ein bestimmter Glaube schon Voraussetzung, denn ohne diesen wäre es völlig unmöglich, geistige Gaben zu empfangen. Nur die zeitweilige Schwäche des Glaubens muss noch überwunden werden. Doch die Willensfreiheit bleibt völlig unangetastet, denn es ist der Wille dessen schon an sich tätig aus eigenem Antrieb, so das Erdenkind eine solche Verbindung vom Jenseits zur Erde pflegt und sich bemüht, sie aufrecht zu erhalten. Unsagbar wertvoll aber ist es für die Erdenkinder, sich alle so entstehenden Kundgaben zunutze zu machen, sie anzunehmen im tiefen Glauben und folglich gleichfalls zu schöpfen aus einer Leben- und Gnadenspendenden Quelle. Es ist da wiederum der Glaube Voraussetzung, denn nur von einem gläubigen Menschen wird solche Gabe in Empfang genommen werden. Also es wird der Glaube nimmermehr ein Zwangszustand sein, während dem glaubenslosen Menschen nach wie vor eine solche Gabe vom Himmel unannehmbar und zweifelhaft, wenn nicht völlig unglaubwürdig erscheint. Denn es ist eine Grenze gesetzt zwischen Himmel und Erde, die zu überschreiten nur möglich ist dem Menschen, der im tiefen Glauben steht. Das bedenket, wenn ihr das Sonderbare solcher Kundgaben in Erwägung zieht. Wisset, dass der Vater im Himmel jeden bedenket nach Bedarf, nach Würdigkeit und nach Verdienst, dass er aber auch seine Gnade den Menschen zuwenden möchte, die ihn noch nicht erkennen. Dass es also auch dem geistig unreifen Menschen möglich ist, sich der in Liebe und Güte gegebenen Beweise göttlichen Wirkens zu bedienen, um dadurch die Seelenreife zu erlangen. Dass es diesem aber freistehen muss, auf dass er in völlig freiem Willen sich gestalte zu dem, was seine Endbestimmung ist, zum Lichtwesen, das als Kind Gottes die herrlichste Aufgabe zu erfüllen hat in der Ewigkeit. Amen.